Dann geht's mal weiter mit dem 11. Kapitel, das heißt auf der Türschwelle. 2 Tage ruderten sie über den langen See, bogen in das eilige Wasser ein und jetzt konnten sie vor sich den einsamen Berg hoch und grimmig aufragen sehen. Die Strömung war stark und die Fahrt ging langsam. Am Ende des 3. Tages legten sie am linken westlichen Ufer an und schifften sich aus. Hier trafen sie ihre Pferde, die weitere Verpflegung und Ausrüstung geschleppt hatten, und die Ponys, die zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmt waren. Sie packten, was sie konnten, auf die Ponys und ließen den Rest als Reserve unter einem Zelt. Aber keiner der Leute aus der Stadt wollte auch nur eine einzige Nacht bei ihnen bleiben, denn der Schatten des Berges war nah. Nie und nimmer, ehe nicht die Lieder wahr geworden sind, sagten sie. In diesen wilden Gegenden war es leichter, an den Drachen zu glauben als an Thorin. Im Übrigen hatten ihre Vorräte gar keine Wache nötig, denn das ganze Land war leer und verlassen. Ihre Begleitung sagte also Lebwohl und machte sich rasch auf den Fluss und den Uferwegen davon, obgleich die Dunkelheit schon heraufgekommen war. Sie verbrachten eine kalte, einsame Nacht und ihre Stimmung sank beträchtlich. Am nächsten Tag zogen sie weiter. Balin und Bilbo ritten am Schluss. Jeder von ihnen führte ein schwer bepacktes Handpony neben sich, die anderen waren ein Stück voraus und suchten einen gangbaren Weg, denn Wege gab es hier nicht. Sie ritten nach Nordwesten, schräg fort vom eiligen Wasser, und zogen immer näher und näher auf einen mächtigen Ausläufer des Berges zu, der ihnen nach Süden entgegenkam. Es war eine mühsame Reise und eine schweigsame und verstohlene dazu. Da klang kein Lied, kein Lachen, kein Harfenspiel, und Stolz und Hoffnung, die sich beim Singen der alten Lieder in ihren Herzen geregt hatte, erstarben langsam. Sie wussten, dass sie nun zum Ende ihrer Reise kamen und dass es ein schreckliches Ende sein konnte. Das Land um sie wurde öde und wüst, obgleich es einmal, wie Thorin ihnen erzählte, grün und freundlich gewesen war. Es gab nur wenig Gras und währte nicht lang, da fanden sie weder Baum noch Strauch. Einzig zerborsten und verkohlte Stümpfe berichteten von ihnen. Sie waren in den Verwüstungen des Drachen angelangt und das Jahr neigte sich dem Ende zu. Sie erreichten den Fuß des Berges, ohne irgendwelche Gefahren zu bemerken. Ja, sie fanden außer der Wildnis, die Smaug rund um sein Lager angelegt hatte, nicht ein einziges Zeichen von ihm. Schwarz und schweigsam lag der Berg vor ihnen, immer höher ragte er auf. Sie errichteten ihr erstes Lager an der Westseite des großen Südausläufers. Der Kamm endete in einer Anhöhe, die den Namen Rabenberg trug. Dort war vor Zeiten ein Wachtposten unterhalten worden, aber sie wagten nicht, den von allen Seiten leicht überschaubaren Berg zu erklettern. Ehe sie damit begannen, die westlichen Ausläufer des Berges nach der Geheimtür abzusuchen, an der all ihre Hoffnungen hingen, sandte Thorin Späher aus. Sie sollten Kunde über das Gebiet südlich der Vordertür einholen. Er wählte zu diesem Vorhaben Balin, Fili und Kili aus. Bilbo begleitete sie. Sie gingen dicht unter den grauen, schweigsamen Klippen des Rabenberges her. Hier wandte sich das eilige Wasser fort vom Gebirge, nachdem es in der weiten Talfläche von Dahl eine Schleife beschrieben hatte, und floss rasch und mit lautem Getöse hinab auf den langen See zu. Sein Ufer war kahl und felsig, steil überragte es den schmalen Strom. Als sie vom hohen Uferrand über das eilige Wasser, das schäumend und klatschend zwischen gewaltigen Blöcken toste, in die weite Talfläche blickten, die von den Armen des Berges beschattet war, konnten sie die verwitterten Ruinen von Häusern, Türmen und Mauern erkennen. »Da liegt, was von Dahl übrig blieb«, sagte Balin. »Die Berghänge trugen grüne Wälder und das ganze geschützte Tal war reich und schön in jenen Tagen, als die Glocken noch in der Stadt klangen.« Er sah traurig und zornig aus, als er dies sagte. Damals, als der Drache einbrach, war Balin einer der Gefährten Thorins gewesen. Sie wagten nicht, dem Fluss auf das Haupttor zu weiter zu folgen. Sie umgingen also das Südende des Vorberges, bis sie, hinter einem Fels verborgen, hinüberspähen und den düsteren Höhlenrachen in einer großen Klippenwand zwischen den Armen des Berges erblicken konnten. Daraus hervor rauschte das eilige Wasser. Dampf und dunkler Rauch wölkten und über ihm aus der Tiefe. Nichts rührte sich, nur Qualm und Wasser und hin und wieder eine schwarze, verdächtige Krähe, die über die Ödnis hinwegruderte. Das einzige Geräusch war Wassertosen und manchmal ein rauer Vogelschrei. Balin schauderte. Lasst uns umkehren, sagte er, wir können hier nichts Gutes ausrichten, und ich mag diese schwarzen Vögel nicht, die wie Späher des Bösen aussehen. Der Drache lebt und er haust in den Hallen unter dem Berg, jedenfalls schließe ich das aus dem Rauch, sagte der Hobbit. Das beweist noch nichts, entgegnete Balin, obgleich auch ich meine, dass ihr recht habt. Aber Smaug kann auch für eine Weile ausgeflogen sein oder draußen auf dem Berg liegen und Wache halten. Dann würden, glaube ich, noch immer Rauch und Qualm aus dem Tor dringen, denn die Hallen innen müssen bis oben hin von seinem widerlichen Dunst voll sein. Mit solch düsteren Gedanken und zu Häupten das raue Krähengeschrei suchten sie ihren mühsamen Weg zurück ins Lager. Es war Juni, als sie in dem freundlichen Haus Elronds zu Gast gewesen waren, und obgleich jetzt erst der Herbst sich dem Winter zuwandte, schien es ihnen, als wenn jene schöne Zeit Jahre zurückliege. Sie waren allein in der gefährlichen Ödnis und konnten auf keine weitere Hilfe hoffen. Sie waren zwar am Ziel ihrer Reise angekommen, aber anscheinend weiter denn je zuvor vom guten Ende entfernt. Keiner besaß mehr einen Funken Unternehmungsgeist. Das heißt, so merkwürdig es klingen mag, Mr. Beutlin hatte immer noch ein bisschen mehr davon als die anderen. Oft lieh er Thorins Karte, starrte sie lange an und grübelte über die Runen und die Botschaft der Mondschrift, die Elrond gelesen hatte. Er war es auch, der die Zwerge dazu bewegte, endlich die gefährliche Suche nach der geheimen Tür in den Westhängen zu beginnen. Sie verlegten daraufhin ihr Lager in ein langes Tal, das enger war als der breite Grund von Dahl. Niedrige Schultern, die von der Hauptmasse des Berges mit langen, steilen Graten nach Westen in die Ebene griffen, flankierten ihn. Hier waren die Verwüstungen des Drachen nicht so schrecklich, ja, es wuchs sogar ein bisschen Gras für die Ponys. Von diesem Lager im Westen, das den ganzen Tag, bis die Sonne über dem Nachtwald zu sinken begann, im Schatten der Steilhänge lag, plackten sie sich in kleinen Gruppen ab, um Pfade hinauf in den Berg zu finden. Wenn die Karte richtig war, musste irgendwo hoch über den Klippen am Kopf des Tals die verborgene Tür sein. Aber Tag um Tag kamen sie, ohne eine Spur gefunden zu haben, in das Lager zurück. Ganz unerwartet fanden sie, was sie suchten. Eines Tages kehrten Fili, Kili und der Hobbit heim, wobei sie zwischen den verstreuten Felsblöcken der Südseite umherkletterten. Es war um die Mittagszeit und Bilbo kroch hinter einen großen Stein, der allein stand wie eine einsame Säule. Da stieß er auf etwas, das wie roh gehauene Stufen aussah. Die Stufen führten bergan. Aufgeregt folgten die Zwerge und fanden Anzeichen eines schmalen Steiges, der sich oft verlor, aber immer wieder zum Vorschein kam. Der Steig führte weiter bis auf den Kamm des südlichen Grates und brachte sie schließlich zu einem noch schmaleren Felsensims, der nordwärts die Wand des Berges kreuzte. Beim Hinabschauen sahen sie, dass sie genau über den Klippen am Kopf des Tales standen und dass unter ihnen das Lager sich befand. Schweigsam und dicht an die Felswand gedrückt, folgten sie einer hinter dem anderen dem Sims, bis die Wand sich öffnete und sie in einen kleinen Steilkessel einbogen, dessen Boden mit Gras bewachsen war, ein kleiner, stiller Raum. Der Eingang zu diesem Kessel konnte wegen der überhängenden Klippe von unten nicht bemerkt werden. Aber auch aus größerer Entfernung sah man ihn nicht, denn er war so schmal, dass er lediglich wie ein dunkler Spalt wirkte. Es war keine Höhle, von oben schaute der Himmel herein. Aber im hinteren Ende hob sich eine Wand, die in ihrem unteren, dicht an den Grund anschließenden Teil so glatt und lotrecht wie ein Mauerwerk war. Jedoch konnte man weder Fuge noch Spalt entdecken. Auch deutete nichts auf Pfosten, Sims und Schwelle, und Riegel, Schließhaken oder Schlüsselloch waren erst recht nicht zu sehen. Aber sie zweifelten nicht daran, dass sie endlich die Geheimtür gefunden hatten. Sie klopften die Wand ab, sie stießen daran, warfen sich dagegen und beschworen sie, dass sie sich doch bewegen möge. Sie sprachen Bruchstücke halb vergessener Zauberformeln, aber nichts rührte sich. Schließlich setzten sie sich müde zu Füßen der Wand ins Gras und am Abend begannen sie ihren langen Abstieg. In dieser Nacht herrschte große Aufregung im Lager, am Morgen wollten sie aufbrechen. Nur Bofur und Bombur sollten als Wache für die Ponys zurückbleiben und sich um die Lebensmittelvorräte kümmern. Die anderen gingen das Tal hinab, stiegen den gestern gefundenen Pfad hinauf und erreichten den schmalen Sims. Hier konnte man keine Bündel und Lasten tragen, so eng und atemlos steil war er. Ein Abfall von 150 Fuß Höhe stürzte neben ihnen fast lotrecht auf scharfe Felszacken hinab. Aber jeder von ihnen trug eine Rolle Tauwerk fest um die Hüfte gewickelt, und so erreichten sie endlich ohne Zwischenfälle den kleinen, grasigen Kessel. Hier errichteten sie ihr drittes Lager und hieften, was sie brauchten, mit Tauen aus der Tiefe empor. Auf dieselbe Weise ließen sie gelegentlich einen der unternehmungslustigeren Zwerge hinab, beispielsweise Kili, um Neuigkeiten auszutauschen oder an der Wache teilzunehmen, während Bofur zum Hochlager heraufgezogen wurde. Bombur indessen wollte weder mit dem Seil noch über den Pfad heraufkommen. »Ich bin zu fett für solche Flugpartien«, sagte er. »Ich würde bloß schwindelig, träte auf meinen Bart und dann wäre er wieder nur 13. Außerdem sind die aneinander geknoteten Taue viel zu dünn für mein Gewicht.« Glücklicherweise stimmte das nicht, wie man bald sehen wird. In der Zwischenzeit untersuchten einige den Sims über der Kesselöffnung und fanden einen Steig, der höher und höher den Berg hinaufführte. Aber sie wagten nicht, ihm ein größeres Stück zu folgen. Auch hätte es nicht viel Nutzen gebracht. Dort oben herrschte eine große Stille, die durch keinen Vogelruf unterbrochen wurde. Nur der Wind pfiff in den Gesteinsspalten. Sie sprachen leise. Niemals riefen oder sangen sie, denn Gefahr brütete hinter jedem Fels. Auch die anderen, die sich abmühten, das Geheimnis der Tür zu entdecken, hatten keinen Erfolg. Sie waren viel zu begierig, um sich die Runen oder die Mondschrift zu kümmern, sondern versuchten ratlos in der glatten Oberfläche des Felsens herauszufinden, wo die Tür verborgen saß. Sie hatten Spitzhacken und mancherlei anderes Handwerkszeug aus der Seestadt mitgebracht. Zuerst versuchten sie damit etwas auszurichten, aber als sie den Stein schlugen, zersplitterten die Stiele und der Ruck renkte ihnen fast die Arme aus. Der Stahl zerbrach oder verbog sich wie Blei. Ihre Kenntnisse im Stollenbau, das wurde ihnen klar, taugten nichts für den Zauber, der dieses Tor geschlossen hielt. Und das Echo ihrer Klopferei jagte ihnen einen Schrecken nach dem anderen ein. Bilbo fand das Sitzen auf der Türschwelle eine langweilige und mühselige Beschäftigung. Natürlich gab es da keine richtige Türschwelle, aber sie hatten sich daran gewöhnt, den kleinen grasigen Platz zwischen Wand und Kesselöffnung spaßeshalber Türschwelle zu nennen. Es erinnerte sie an Bilbos Worte, die vor langer Zeit bei der unerwarteten Gesellschaft in der Hobbithöhle gefallen waren. Damals hatte er gesagt, sie bräuchten sich bloß auf die Türschwelle zu setzen und es würde ihnen schon etwas einfallen. Und sitzen und nachdenken taten sie jetzt oder sie wanderten planlos umher und wurden von Tag zu Tag mürrischer. Ihr Unternehmungsgeist war bei der Entdeckung des Pfades ein wenig gestiegen, aber jetzt rutschte er wieder in die Stiefel hinunter. Und trotzdem wollten sie nicht aufgeben und davonziehen. Der Hobbit war übrigens keineswegs munterer als die Zwerge. Er wollte nichts anderes mehr tun, als mit dem Rücken zur Felswand sitzen und nach Westen durch die Öffnung starren, über die Klippen und über die weiten Länder hinweg, bis zu der schwarzen Mauer des Nachtwaldes hin und weiter in jene Ferne, in denen er zuweilen ganz klein und schwach die Nebelberge zu erblicken glaubte. Wenn die Zwerge ihn fragten, was er da mache, so antwortete er: »Ihr sagtet, dass auf der Türschwelle sitzen und nachdenken würde meine Aufgabe sein, abgesehen vom Hineinspazieren. Gut, ich sitze denn und denke nach.« Aber ich fürchte, er dachte nicht viel an seine Aufgabe, sondern an das, was hinter den blauen Felsen lag. Das ruhige Westland, der Hügel und seine Hobbithöhle darunter. Mitten im Gras lag ein großer grauer Stein. Schwermütig starrte Bilbo ihn an und er beobachtete die großen Schnecken. Sie liebten offenbar diesen geschützten Kessel aus kühlem Fels, denn es gab zahlreiche merkwürdige große Schnecken, die langsam ihre klebrigen Silberstreifen über die Felswände zogen. »Morgen fängt die letzte Herbstwoche an«, sagte Thorin eines Tages. »Und nach dem Herbst kommt der Winter«, fügte Bifor hinzu. »Und das nächste Jahr kommt nach diesem«, sagte Dvalin, »und unsere Bärte werden wachsen und über die Klippe hinab ins Tal reichen, ehe sich hier etwas rührt. Was tut unser Meisterdieb eigentlich für uns?« »Da er einen unsichtbar machenden Ring hat und angeblich ein ganz besonderer Könner ist«, habe ich schon einmal gedacht, er könnte ja durch das Vordertürchen einsteigen und ein bisschen umherspähen. Bilbo hörte es, denn die Zwerge saßen über ihm in den Felsen. »Ach du meine Güte«, dachte er, »die sind ja auf schöne Gedanken gekommen. Stets bin ich es, der ihnen aus Schwierigkeiten helfen soll, zumindest seit der Zauberer uns verlassen hat. Was soll ich tun? Ich habe ja immer geahnt, dass mir am Ende etwas Schreckliches zustoßen wird. Die unglückselige Gegend von Dahl wiederzusehen und das qualmende Tor, das ist zu viel für mich.« In dieser Nacht fühlte er sich sehr elend, kaum konnte er schlafen. Am nächsten Tag streunten die Zwerge in alle Richtungen umher. Einige schafften den Ponys unten Bewegung, andere streiften auf dem Berghang umher. Bilbo aber saß den ganzen Tag düster in dem grasigen Kessel, starrte auf den Stein oder blickte durch die enge Öffnung hinaus. Er hatte das sonderbare Gefühl, dass er auf irgendetwas wartete. Vielleicht kommt heute der Zauberer ganz plötzlich zurück, dachte er. Wenn er seinen Kopf hob, konnte er einen Streifen des fernen Waldes sehen. Als die Sonne sich nach Westen wandte, lag goldener Schimmer über den Wipfeln, als ob das Licht in den letzten welken Blättern glühte. Bald sah er den orangefarbenen Ball tiefer und tiefer sinken. Bilbo ging zur Öffnung und da stand fahl und blass ein schmaler neuer Mond über dem Rand der Erde. Genau in diesem Augenblick hörte Bilbo ein scharfes Krachen hinter sich. Im Gras auf dem grauen Stein saß eine ungewöhnlich große Drossel. Sie war nahezu kohlschwarz und ihre blassgelbe Brust war dunkel gefleckt. Krach! Sie hatte eine Schnecke gefasst und schmetterte sie gegen den Stein. Krach, krach! Plötzlich verstand Bilbo. Alle Gefahr vergessend, trat er in den Simsrand und rief die Zwerge laut und mit den Armen winkend herbei. Die am nächsten waren, kamen über die Felsen herangestolpert oder eilten, so schnell es ging, den Sims entlang. Sie wunderten sich sehr, was in aller Welt wohl geschehen war. Die anderen schrien und wollten aufgehieft werden, außer Bombo natürlich, der schlief. Schnell erklärte Bilbo, da wurden sie still. Der Hobbit stand beim grauen Stein, ungeduldig und mit zitternden Bärten beobachteten die Zwerge. Die Sonne sank tiefer und ihre Hoffnungen begannen zu schwinden. Schließlich versank sie hinter einem Gürtel roter Wolken. Die Zwerge stöhnten, aber noch immer stand Bilbo bewegungslos da. Der schmale Mond berührte den Horizont, der Abend kam. Doch plötzlich, als ihre Hoffnungen schon ganz vernichtet schienen, stieß ein roter Sonnenstrahl wie ein Finger durch einen Wolkenriss. Licht drang durch die Kesselöffnung und fiel auf die glatte Felswand. Die alte Drossel, die von hoch oben mit schiefgelegtem Kopf und kleinen Augenknöpfen zugeschaut hatte, stieß plötzlich einen Pfiff aus. Lautes Krachen folgte. Ein flaches Stück Gestein splitterte vom Fels und fiel herab. Ein kleines Loch erschien etwa 3 Fuß über der Erde. Zitternd vor Aufregung, dass die Gelegenheit ungenutzt vorbeigehen könnte, stürzten die Zwerge zur Wand und stemmten sich dagegen. Vergebens. Der Schlüssel, rief Bilbo, wo ist Thorin? Thorin eilte herbei. Der Schlüssel, schrie Bilbo, der Schlüssel, der bei der Karte war, versucht es, noch ist Zeit. Da kam Thorin und zog den Schlüssel von seiner Halskette. Er steckte ihn in das Loch. Er passte und er drehte sich. Schnapp, das Licht erlosch und die Sonne sank. Der Mond war verschwunden und die Nacht griff in die Himmelswölbung. Jetzt stemmten sie sich alle zusammen gegen die Wand und langsam gab ein Stück des Felsens nach. Lange gerade Spalten erschienen und weiteten sich. Eine Tür 5 Fuß hoch und 3 Fuß breit zeichnete sich ab und schwang langsam und lautlos nach innen. Es war, als ob Finsternis wie ein Rauch aus der Öffnung strömte. Tiefe Finsternis, in der nichts zu erkennen war, lag vor ihren Augen, ein gähnender Rachen, der abwärts in den Berg führte.